Das hier. Hallo. Ja, ist Hans. Hans macht Hörspiele. Die macht er ganz allein. Denn Hans ist der einsamste Hörspielmacher der Welt. Gerade beendet Hans sein Hörspielskript. Die Geschichte hat er sich selbst ausgedacht. Jetzt spricht Hans die Dialoge ein. Gestehen Sie endlich, Sie haben Herrn Brunfmüller ermordet mit 4 Schüssen aus Ihrem Revolver. Nein, nein, das waren nur 3 Schüsse, ich schwör's. Anschließend nimmt er die Geräusche auf. Oh nein, Muttis Vase. Und spielt die Musik ein. Jetzt muss er das alles noch schneiden und zusammenmischen. Dann ist das Hörspiel fertig und feiert Premiere. Herzlich willkommen zur Uraufführung meines neuen Psychothrillers. Kommissar Schlaufuß und der völlig fiese Mörder. Bravo! Hurra! Super! Klasse! Menschen wie Hans leben mitten unter uns. Niemand sieht sie. Niemand hört sie. Sie sind die einsamsten Hörspielmacher der Welt. Hörspielprojekt.de Podcast. Hallo, liebe Hörspielfreunde. Ja, einsam sind wir nicht. Wir sind nämlich hier mindestens zu zweit heute. Und wir wollen euch begrüßen zur 2. Folge vom Hörspielprojekt Podcast hier im Studio. Da ist der Andi. Hallo. Und ich bin der Jens Ohrenblicker. Genau. Was für ein Thema haben wir heute, Andi? Ja, Jens, unser Thema ist kreativ im Kollektiv und wir haben eine ganze Weile überlegt, wie wir diesen Podcast nennen sollen. Da haben wir keine Ahnung gehabt und wir haben hier eine Liste zusammengestellt mit sage und schreibe 28 Vorschlägen. Ja, wir, muss man dazu sagen, ist die Redaktion. Das ist also noch der Nils und der Kubi und die Administratoren haben sich auch noch beteiligt und es war echt eine schwere Geburt, da einen Titel zu finden. Was haben wir denn für Vorschläge gehabt? Ja, also der erste Vorschlag war eigentlich Hörspiel als Selbstverwirklichung, das war der Arbeitstitel und darum sollte sich irgendwie auch der ganze Podcast drehen. Klingt noch nicht so griffig natürlich. Ja, ne? Also mir hat ja besonders gut gefallen, kreativer Orgasmus, also Ohr mit H natürlich. Ja genau, Sex Sells, das haben wir dann auch gleich dabei, das wäre natürlich nicht schlecht gewesen. Da haben wir noch zum Beispiel hier etwas mit Musketier-Flair, einer für alle, alle für einen. Schon ein bisschen abgenudelt, glaube ich. Aber was ich auch schön finde, wir sind Hörspiel. Ah ja, genau. Ja. Das war auch nicht schlecht. Mhm. Oder Hörspiel, Sprachrohr der Seele. Das hat sogar ein bisschen was das hat kulturell schon Ansprechendes. So ein Esoterik-Charme, Sprachrohr der Seele. Wahnsinn. Oder Besessen von Hessen. Da wäre aber dann der ganze Podcast eigentlich nur, der hätte sich nur gedreht um einen bestimmten Beitrag. Was ich auch toll fand, Hörspiel 2.0, gemeinsam kreativ. 2.0, sehr, sehr, sehr modern. Das ist natürlich eine Anspielung auf Web 2.0 und ich glaube, der Vorschlag war auch von mir, deswegen fand ich den toll. Okay, alles klar. Wir haben uns dann, wir haben wirklich demokratisch abgestimmt in der Redaktion, kreativ im Kollektiv, was dann? Ja, und der Begriff Kollektiv, da hast du ja mal in Wikipedia nachgeschaut, kannst du mal. Kollektiv, da dachte ich irgendwie viel mehr so DDR und sowas ein, aber was ist eigentlich ein Kollektiv? Ja. Ich habe mal nachgelesen bei Wikipedia. Der Begriff Kollektiv beschreibt unspezifisch soziale Gebilde, deren Zugehörige nach sehr verschiedenen Gesichtspunkten zusammengefasst werden. Es kann etwa ein Volk, eine Klasse, eine Belegschaft sein. Aber auch eine Internet-Community, zum Beispiel wie unsere. Genau, das stand jetzt nicht bei Wikipedia, aber natürlich sind wir auch ein Kollektiv und vor allem sind wir kreativ. Mhm. Also jetzt nicht nur wir beide, sondern die ganze Community. Wie kreativ wir wirklich sind, das werdet ihr auch wieder in dieser Folge erfahren und erleben. Ja, da dürft ihr gespannt sein und deswegen gibt es jetzt auch einen kleinen Themenüberblick. Letzten Herbst hatten wir unser erstes internationales Hörtalk-Wochenende und das war ein Riesenerfolg im Dürerhof, irgendwo in Hessen. Und da hört ihr einen ausführlichen Bericht über die Aktion. Außerdem lernen wir zwei Autoren des Hörspielprojekts kennen und wir erfahren so ein bisschen, warum sie sich diesem Hobby verschrieben haben. Unsere Administratoren Wolfram und Dennis sprachen mit Nils alias Beipackzettel, unserem Reporter, über die Hintergründe des Kinderhörspiel-Skriptwettbewerbs, der Ende 2011 lief. Außerdem stellt uns Mr. Kubi in unserer neuen Rubrik Hör mal rein ein paar herausragende Hörspiele aus dem Hörspielprojekt vor. Und los geht's mit dem gerade genannten Beitrag über unser erstes internationales Hörtalk-Wochenende in Hessen. Live dabei. Ja, das erste internationale Hörtalk-Wochenende, kurz auch IHW genannt, war ein Ereignis, auf das sich alle angemeldeten Teilnehmer gefreut hatten. Und sie hatten ja auch allen Grund dazu. Neben Freizeit zum Quatschen und Feiern war auch ein wirklich üppiges Programm geplant. Reichlich verschiedenartige Workshops, um sich gemeinsam weiterzuentwickeln und unbekannte Gefilde der Hörspielkunst auszukundschaften. Am Freitag, den 7. Oktober 2011, fanden sich im Laufe des Nachmittags und Abends die rund 45 Teilnehmer ein. Neben den alteingesessenen Vornhasen und Administratoren, so wie zum Beispiel Dennis Künstner, dem Gründer des Hörtalk, waren auch Vorneulinge und Verwandte zu uns gestoßen. Ein teilweise sehr aufschlussreiches und von Überraschungen geprägtes Kennenlernen folgte, bei dem man sich ein erstes reales Bild von all den Avatar-Gesichtern jener bislang nur virtuellen Zeitgenossen machen konnte. Ja, und für manch einen Neuling traf das ja auf fast alle Begegnungen zu. Trotzdem legte sich das Gefühl, fremd zu sein, außerordentlich schnell, denn die gemeinsame Verbundenheit sorgte rasch dafür, dass man sich entgegentrat und einander mit offenen Armen empfing. Im Anschluss wurde der erste Workshop von Dagmar gehalten. Oh, das bin ich. bei dem sich die Mehrzahl der Leute durch die für das Impro-Theater so typischen Kennenlern- und Reaktionsspiele aufmuntern lassen konnte. Danach war der Rest des Abends für jeden frei gestaltbar. Eine regelrechte Party begann jetzt und es zeigte sich schnell, dass reichlich musikalisch begabte Menschen zusammengekommen waren und nicht wenige davon auch Instrumente mitgebracht hatten. Aufgrund der Lautstärke musste man sich dann allerdings bald von der Eingangsterrasse nach innen verlagern, wo da aber erst recht auf die Trommel geschlagen und in die Saiten gehauen wurde. Lauschen wir doch mal rein, was einzelne Teilnehmer zur Stimmung des Wochenendes zu sagen hatten. Super, also wir hatten gestern Spaß, wir hatten heute Morgen Spaß, wir hatten den ganzen Tag über Spaß und heute Abend werden wir noch mehr Spaß haben. Da kommen aus ganz Deutschland, aus Hamburg, aus Österreich, aus Berlin, aus, ja, eben aus allen Ecken, Saarland, in meinem Fall das Sauerland, die Leute hier zusammen und essen hier gemeinsam an einem Tisch und ja, alles eine lockere Atmosphäre, ist cool. Das fasziniert mich unheimlich. Positiv, würde ich erstmal sagen. Ja, auf jeden Fall wiederholenswert. Ich meine, internationales Hörtalk-Wochenende ist ein bisschen hochgestochen, aber das fand ich auch lustig. Ich meine, es waren immerhin 45 Leute da. Es war immerhin aus Österreich jemand da, es sind zwischen zwei Nationen, das heißt, es ist schon international. Wenn ich diesen Thread durchgelesen habe, ja, wir machen den Workshop und den auch noch und Ukulele und hier und da, da habe ich gedacht, oh Gott, ey, du bist ja das ganze Wochenende ist mal hier nur am Rumwetzen. Und wenn auf die Uhr gucken von einem Workshop zum anderen, das ist zumindest in meinem Fall, also ich habe jetzt fast alles mitnehmen können, was ich mitnehmen wollte an Workshops, ist nicht so eingetreten. Also es ist immer noch relativ locker. Das Lagerfeuer brennt schon draußen und eigentlich möchte ich mich da jetzt auch gleich hinsetzen und den Abend noch gemütlich ausklingen lassen. Ah. Also bis auf die spontanen Interviews, sehr gut. Geht sehr gut eben. Nein, ist toll. Ja. Wir sitzen hier gerade im Lagerfeuer, ist total atmosphärisch. Butterfield. Ja, es fehlen einige Leute, das stimmt. Aber ich habe mich auch tierisch gefreut, einige Leute zu sehen, die ich erstens mal noch nie gesehen habe, aber meine schon zu kennen. Mhm. Und auch Leute neu kennenzulernen, mit denen ich keinen Kontakt hatte. Und das ist sehr befruchtend. Und auch Leute, wo man vielleicht teilweise vor, genau deswegen so ein bisschen Vorbehalte hatte, auf eine sehr vollsympathische Art und Weise kennenzulernen, weil die Lockerheit einfach da ist. Ja. Das ist ja erstaunlich, finde ich, wie die Lockerheit ist. Ja, total. Und wir haben noch nichts getrunken. Okay. Wir haben noch nichts getrunken. Prost. Aber trotz der Freitagabendfeier war am nächsten Morgen von Katerstimmung erst gar nicht die Rede. Und nach einem gemeinsamen Frühstück konnte das geplante Programm dann so richtig losgehen. Das ganze Wochenende über wurde Wer ist der Mörder gespielt. Einer der Teilnehmer wurde geheim per Zettel als Mörder ausgelost. Wer das war, wusste natürlich niemand außer dem Mörder selber. Ja, mit einem silbernen Feuerzeug als Tatwaffe hatte dieser dann das ganze Wochenende über nach Herzenslust morden können. Ein unfreiwilliger Blick auf diese Tatwaffe genügte auch schon, dann war man offiziell ermordet und musste sich auf der Todesliste eintragen. Während des Samstags fielen die Teilnehmer dann wie die Fliegen und als besondere Todesfalle erwies sich im Übrigen der Gang vor dem Getränkeschrank. Den samstäglichen Anfang in Sachen Workshops machte vorn User Ohrenblicker, der einigen interessierten Teilnehmern zeigte, wie man die ersten Griffe auf einer Ukulele spielt. Eine kurze Einführung zu dem Instrument an sich, ja, und schon wurden dann die ersten Akkorde und eine beachtliche Zahl lustiger Lieder gelernt. 1, 2, 3, ich halte die Schürze, ich bin die Durchstörung, ich bin der Lärm. Blicker hatte selber mehrere Ukulelen mitgebracht, von denen die meisten nach den Kursen einen neuen Besitzer fanden. Angeleitet von Ann Süß, der das Wochenende übrigens auch mit einer professionellen Kamera einfing, ging es weiter mit einer Stunde Impro-Theater. Beispielsweise gab es da ein Spiel namens Freeze, bei dem man dazu eingeladen war, Szenen und Situationen zu improvisieren. Jeder, der spontan mit einer neuen Idee aufwarten konnte, war aufgefordert, in die Hände zu klatschen und das Geschehen damit einzufrieren. Die gerade spielenden zwei Teilnehmer verharrten also in ihrer Position, der oder die Klatschende löste eine von beiden ab und spielte die eigene Version einer neuen Szene aus. Das klang dann zum Beispiel so. Komm, nur noch ein paar Meter, die nächste Toilette ist nicht mehr weit. Was haben Sie gesagt? Mutter. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht so viel trinken, Mutter. Du bist selber schuld. Ja! Das war das Verdammt! Wo ist sie? Verdammt! Irgendwo hier! Ah! Ist sie tot? Ist sie tot? Ja, da ging's ganz schön rund. Und nach dem Mittagessen ging es dann auch schon wieder munter weiter. Ein Workshop mit dem Namen Von Autoren für Autoren wurde gestartet und geleitet wurde das Ganze zum einen von Sivok, den man unter anderem als Autor der Hörspiele Der erste Schnee und Death and Salvation aus dem Hörspielprojekt kennt, und von Paul, seines Zeichens Lektor im Forum und Autor von Wayne McClare, das sich gerade in der Produktion befindet. Zuerst erklärte Sivok Wissenswertes und nützliche Wege der Vorarbeit beim Skriptschreiben, die sehr hilfreich sein können, Logik- und Aufbaufehler im Vorfeld zu vermeiden. Ja, und danach erklärte Paul sehr anschaulich, was der Unterschied zwischen natürlichen und unnatürlichen Dialogen ist. Allmächtiger, das sind ja Zombies! Mindestens 100 von ihnen! Sie stehen in einem Halbkreis um den geöffneten Sarg, aus dem sich mit zähligen Bewegungen eine Wüste gestaltet. Verdammt! Sie haben uns bemerkt! Sieh doch! Die wenden sich uns zu! Verdammt! Diese geilvollen Biester wollen uns angreifen! Was für hässliche Fratzen! Diese Albtraumwesen, sie werden mich noch Jahre in meinen Träumen verfolgen! So etwas Grauenhaftes habe ich ja noch nie gesehen! Alles voller Schleim und dann duck dich! Der erste Zombie greift dich mit seiner Gartenschaufel an! Pass auf, an der ist noch Erde dran! Hua! Ich habe mich gerade noch rechtzeitig über seinen Schlag weggeduckt! Das war vielleicht knapp! Na warte, du gammeliger Zombie! Jetzt bekommst du es mit meiner Faust zu tun! Ich schlage jetzt zu! Ah. Oh nein, ich habe vorbeigeschlagen! Dann! Du hast ihn verfehlt! Das weiß ich selbst, Hugo! Ich meine, ich habe es doch laut gesagt! Oh, Entschuldigung, ich habe dir nicht zugehört! Du klingst einfach unnatürlich! Hat dir das schon einer gesagt? Das war natürlich ein Negativbeispiel. Genügend informiert und unterhalten teilten sich nun die Besucher des Wochenendes auf. Während der eine Teil an einem Workshop zum Thema Filmsynchronisation teilnahm, der über den ganzen Nachmittag ging, konnte der Rest andere Workshops besuchen. Doch eins nach dem anderen. Der Organisator des Synchronisationsworkshops, Vor-User Launemax, gab eine ausführliche Einweisung und einiges in Allgemeinwissen zu seinem Thema, dem er im Übrigen auch beruflich zugetan ist, preis. Es ist so, dass die großen Filmstudios, die in Amerika produzieren, die haben alle Kooperationen mit Deutschland und anderen Ländern und dort werden eben dann die Filme synchronisiert. Das heißt, das Studio bekommt dann eben das Projektfile mit den verschiedenen Geräuschspuren, Musikspuren, Sprachspuren Und dann werden eben die Sprecher angerufen, da gibt es einen Synchronregisseur, der eben dann gemeinsam mit den Sprechern die Takes wieder aufnimmt. Ich bin seit 4 Jahren selbstständig in der Filmproduktion, habe mein eigenes Filmstudio und eigenen Fernsehsender mittlerweile. Aber Synchronisation hat beruflich noch nicht so viel Wirkung gezeigt, aber ich habe eben schon einige Erfahrungen sammeln können, weil es eben ein sehr interessantes Thema ist und man da wirklich sehr viel Energie reinstecken kann. Früher hat es da zum Beispiel einen Countdown gegeben, der von 3 runtergezählt hat. Mittlerweile gibt es 2 weiße Striche, die sich immer näher zusammen bewegen. Und wenn die 2 Striche kollidieren in der Mitte, dann ist der richtige Zeitpunkt, um loszusprechen, weil dann bewegt der Schauspieler auch den Mund. Das Bonbon dieser Veranstaltung aber war, dass sich die Workshop-Teilnehmer selber an so einigen bekannten Rollen aus Hollywood versuchen durften. Laune Max hatte dafür eigens ein improvisiertes Synchronstudio aufgebaut. Ja, und schon bald merkte man, dass zeitgleich passend zur Lippenbewegung sprechen und auch noch richtig betonen eine wahre Herausforderung ist. Stellt das Feuer ein und verstaut die Waffen! Setzt Segel! Wartet! Wir laufen aus! Und wer bringt mich an Land? Der Kodex der Bruderschaft besagt... Erstens, eure Rückkehr an Land war weder Teil unserer Verhandlung noch unserer Vereinbarung. Also muss ich gar nichts. Zweitens, ihr müsst Pirat sein, euch auf den Piratenkodex berufen zu können. Das seid ihr nicht. Und drittens, handelt es sich bei dem Kodex eher um sogenannte Richtlinien als um Regeln. Willkommen an Bord der Black Pearl, Miss Turner. Ich zum Beispiel kann ich absaufen lassen. Aber das Schiff alleine nach Tortuga bringen, das kann ich nicht. Klar soweit? Du gehst nie mehr in diese Schule und du siehst deine abnormen Freunde nie wieder. Nie wieder. Hi, Harry. Ron, Fred, George, was tut ihr denn hier? Wir kommen natürlich hier, um dich zu retten. Komm schon, geh dein Zeug holen. Ihr habt ja nun wirklich sehr komische Namen hier. Chica Homini, Kio Kornik, Pocahontas. Dein Name ist aber auch ziemlich komisch. John Smith. Das war eine Freude, dich zu sehen, Gandalf. Na, schade, dass die Bilder hier im Podcast nicht zu sehen sind. Das war's soweit mit dem ersten Teil des Berichts vom IHW 2011 in Hessen. Im zweiten Teil erzähle ich euch dann, wie die Geschichte ausgegangen ist. Und den zweiten Teil, den hören wir nicht jetzt, den hören wir später, denn wir haben noch ein paar andere spannende Sachen, die wir euch heute zu Gehör bringen werden. Ja, Andi, wir waren ja beide in Hessen. Ja. Im letzten Oktober war das internationale Hörtalk-Wochenende. Schon ein paar Monate her. Ne? Ist jetzt schon wieder ein paar Monate her. Was ist dir denn so in Erinnerung geblieben? Puh, also ich weiß noch ganz genau, wir sind da hingefahren und überhaupt diese ganze Stimmung, als wir da reingegangen sind, wir sind ja angekommen beide, da war schon das Abendessen am Laufen und dann erstmal der ganze Raum voller Leute schon und alles eigentlich größtenteils Fremde, die man nur vom Forum her kannte und irgendwie war da schon so eine familiäre Stimmung da und dann wurde man erstmal mit 1000 Leuten konfrontiert und das hat gar nicht lang gedauert und man war auch mit ganz vielen Leuten total gut im Gespräch und ich habe, glaube ich, noch nie so schnell mich mit Leuten so gut verstanden. Also man muss wirklich sagen, das war wie eine große Familie und das alles war sehr intensiv. Das waren 3 Tage. Die Zeit verging im Flug, das Programm war wahnsinnig voll, aber es gab keinen Streit. Es war super organisiert. Die Sonja alias Angels Nature, die hat sich da ja besonders reingekniet und der Nils natürlich auch. Wahnsinn, der Nils auch, echt klasse. Und war alles super durchorganisiert, das Einkaufen und das Programm auch und ich war total hin und weg. Also die nicht dabei waren, haben was verpasst, aber man munkelt, es gibt schon ein zweites, da werden wir später noch drüber sprechen, wann das sein wird und wie und wo man sich da anmelden kann. Das Hörtalk-Wochenende war ja auch deswegen so erfolgreich, weil alle wirklich mit Begeisterung, mit Engagement und vor allem mit viel Spaß bei der Sache waren. Und im Prinzip ist das ja genauso, wenn wir im Hörspielprojekt ein Hörspiel produzieren. Ja, da gibt es verschiedene Instanzen, die da alle mit beteiligt sind. Zum Beispiel gibt es da den Cutter, der ist sehr wichtig. Oder auch den Sounddesigner, die Sprecher, die sind auch sehr wichtig. Aber vor allem muss man sagen, zuallererst muss ja erstmal das Skript geschrieben worden sein, das dann produziert wird. Und also als erste Instanz sind da die Autoren. Genau, und mit den Autoren wollen wir uns im folgenden Beitrag ein wenig befassen. Was bist du bereit für diejenigen aufzugeben, die du liebst? Wie weit bist du bereit zu gehen? Bist du bereit zu töten? Bist du bereit zu sterben? Ich bin es. Der erste Schnee ist ein Science-Fiction-Drama und stammt aus der Feder von Franjo alias Chivok. Franjo ist gelernter Kaufmann und widmet sich in seiner Freizeit vor allem dem Schreiben. Angefangen mit Kurzgeschichten hat er heute bereits rund 10 Hörspiele verfasst, darunter auch 3 Comic-Bearbeitungen für das Label Lausch. Beim Hörspielprojekt findet er Raum, sich kreativ auszutoben. Man muss gucken, dass man sein Seelenleben irgendwie ein bisschen so im Gleichgewicht hält. Da ist natürlich Job, da ist die Familie, da ist alles so, was Körperliche und Sport angeht. Und man hat immer diese kreative Seite in sich und man muss die halt in irgendeiner Form auch rauslassen. Einige Leute malen, ich schreibe. Also das ist genau der Ausgleich, den ich brauche. Und was ich da an kreativer Arbeit brauche, die hole ich mir dann auch im Hörtalk. Wir haben es uns wirklich gut überlegt, Mr. McDonald, aber wir haben uns entschieden, nicht zu gehen. Ein solches Projekt passt einfach nicht in unsere derzeitige Lebensplanung. Wenn es das Geld ist, dann ließe sich in jedem Fall eine Lösung finden. Es geht uns nicht um Geld, Mr. McDonald. Wir denken einfach, dass ein solches Engagement ein wenig zu langfristig ist. Der erste Schnee glänzt nicht nur durch hervorragende Sprecher und eine hochwertige Produktion. Das Hörspiel besticht auch durch seine verschachtelten Handlungsabläufe und die intelligente Story. Ein Stoff, der es bei einem kommerziellen Label schwer hätte. Ob es im Markt funktioniert hätte, kann man nicht sagen. Es probiert nämlich keiner aus. Aber Produzenten, wenn die so einen Stoff sehen, und den ersten Schnee habe ich tatsächlich auch angeboten in der frühen Entwicklungsphase, den will keiner anfassen. Ich bin halt jemand, der sagt, nee, ich muss auch den Hörer mal fordern. Und ich bin so gegen dieses Nebenbeihören, dieses beim Bügeln hören oder so. Das wollte ich eigentlich da mit mal so ein bisschen untergraben. Und zu sagen, Mensch, ich will mal ein Hörspiel schreiben, dass die Leute auch mal fordert, dass sie sich da vorsetzen und aufmerksam mal nur eine Stunde Hörspiel hören. Es ist der erste Schnee, nicht wahr? Du hast auch das Leuchten in seinen Augen gesehen, als er davon erzählt hat. Ja. Die Stürme beruhigen sich nur alle paar Jahre für wenige Tage und dann fällt der Schnee. Der Autor steht beim Hörspiel am Anfang der Produktionskette. Ähnlich wie der Drehbuchautor beim Film. Was Regisseur, Sprecher, Sounddesigner und Musiker aus dem Skript machen, darauf hat der Autor in der Regel keinen Einfluss. Eine Einmischung in den weiteren Produktionsablauf kommt für Franjo nicht in Frage. Er vertraut den Fähigkeiten und der Kreativität des Teams und hat kein Problem damit, sein Baby in fremde Hände zu geben. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Hausbau, das Skriptschreiben. Ich lege da das Fundament, aber die Mauern ziehen andere hoch, die Fenster setzen andere ein und auch die Innenanrichtung machen andere. Aber wenn ich da schon Murks baue am Anfang, dann wird es wohl nicht so lange stehen, das Haus, oder ein bisschen windschief werden. Anders als Franjo produziert Paul seine Hörspiele selbst. Der angehende Deutsch- und Religionslehrer schreibt nicht nur das Skript, er wählt auch die Sprecher aus, führt Regie, schneidet, kümmert sich um das Sounddesign, die Musikauswahl und die Mischung. Hörspiel ist für mich etwas, mit dem ich sehr viel Spaß, Freude und auch soziale Kontakte verknüpfe und dadurch eben neue Freunde gewinnen kann. Ganz großartige Sache. Mit seinem Erstlingswerk Koma nahm er sich eines brisanten Themas an. Es handelt von einem Jugendlichen, der aufgrund tiefgreifender Probleme mit Familie und sozialem Umfeld zum Amokläufer wird. Mist, die 2 kamen direkt auf mich zu. Bevor ich überhaupt reagieren konnte, hatte Manuel mir mit aller Kraft in den Magen geboxt, sodass mir die Luft aus den Lungen gepresst wurde. Japsen fiel ich auf die Knie. Das tat gut. Komm, Dennis, wir gehen weiter. Sie ließen mich einfach auf dem Boden liegen und hatten mich im nächsten Augenblick auch schon vergessen. Und? Wo gehen wir heute Abend hin? Derzeit arbeitet er an seiner neuen Reihe Wayne McLare, der Meisterdieb. Eine Krimikomödie mit Anleihen aus dem Steampunk-Genre. Da Paul am gesamten Produktionsprozess beteiligt ist, hat er beim Schreiben schon eine erste Vorstellung von den Stimmen der Charaktere. Viele Sprecher aus der Hörspielprojekt-Community sind ihm bereits bekannt. Und so hat er bei der Arbeit am Manuskript auch schon erste Favoriten. Ich habe ja auch Probetext gemacht bei McLare zum Beispiel. Ich habe jeweils einen Satz zu einer Rolle geschrieben und dann sollten Leute das einsprechen. Und dann konnte ich mal genau hören, wie denn diese Rolle klingen würde. Das fand ich richtig spannend. So hatte man ganz neue Welten. Teilweise habe ich auch Leute nicht genommen, die ich eigentlich geplant hatte, und neue genommen, weil die viel besser klangen. Habe ich dann im Nachhinein gehört. Pass mal auf, du Bastard. Jetzt kommt's. Extrablatt! McLaren hat Scotland Yard reingelegt. Lesen Sie alles über den unglaublichen Raubzug von gestern Abend. Extrablatt! Wayne McLaren. Wo ist dieser Schiff? In einer dunklen Ecke erhob sich ein Mann aus dem Sessel. Fantastisch. Einfach fantastisch. Die Premiere seines fertigen Hörspiels ist für jeden Autor ein besonderer Moment. Zu erleben, wie die Buchstaben, Wörter und Sätze des Manuskripts zu Tönen, Geräuschen und Dialogen werden, wie Ideen sich in lebendige Figuren und Geschichten verwandeln, das entschädigt alle Beteiligten für die langwierige Arbeit an einer Hörspielproduktion. Letzten Endes ist es natürlich cool, wenn man erstmal nur das Skript hat, nur den reinen Schriftzug, und nachher hört man das mit den Stimmen, die ja jeder Sprecher auch noch ganz individuell interpretiert. Es ist großartig. Es kommt eine ganz neue Welt zustande. Das ist wie Weihnachten. Das ist Pippi in den Augen und in der Hose. Also es ist echt super. Ich war bisher immer restlos begeistert. Es ist jedes Mal wieder aufs Neue ein Erlebnis, dann das fertige Hörspiel zu hören. Hörspiel ist für mich das mit anspruchsvollste und belebendste Medium, mit dem man sich beschäftigen kann. Es gibt Wunder, an denen wir vorübergehen, die wir zurücklassen müssen, und solche, die auf ewig in unserem Herzen bleiben. Vergiss das bitte nicht. Das werde ich nicht. Versprochen. Ja. Im letzten Jahr hatten wir übrigens, für die, die es noch nicht wissen, einen Skriptwettbewerb für ein Kinderhörspiel. Das ist jetzt schon eigentlich gelaufen, die Gewinner stehen fest. Die Hörspiele sind noch nicht fertig, die sind, glaube ich, alle drei noch in Produktion, die drei Gewinnerhörspiele, ja. Und auch ein paar andere, die bei dem Wettbewerb teilgenommen haben. Unser rasender Reporter Nils hat mit unseren beiden Administratoren Wolfram und Dennis gesprochen. Das Interview fand übrigens ganz früh morgens auf der Veranda des Dürerhofs in Hessen statt. Frag mal nach. Hallo, ich sitze hier in Hessen auf dem Dürerhof. Wir haben gerade ein wundervolles Hörtalk-Wochenende hinter uns gebracht. Und ich habe jetzt hier nochmal zwei Jungs zu fassen gekriegt, die nämlich Jurymitglieder waren beim jüngsten Skriptwettbewerb, der im August stattgefunden hat und wo jetzt im Oktober die Siegerinnen und Sieger bekannt gegeben worden sind. Und zwar vor mir sitzen Dennis Künstner, seines Zeichens auch Schöpfer des Hörspielprojektes, und Wolfram Damerius. Ich möchte gerne von euch wissen, warum habt ihr euch für das Thema Skriptwettbewerb und auch speziell für das Thema Skriptwettbewerb für Kinderhörspiele entschieden? Allgemein, was den Skriptwettbewerb betrifft, ist das immer eine tolle Sache, um die Leute bei Laune zu halten, um dafür zu sorgen, dass wieder Skripte rankommen, die auch dann langfristig dafür sorgen, dass wieder eine Menge Hörspiele in der Pipeline sind. Und was die Kindersachen speziell betrifft, wir hatten ja letztes Jahr den Krimi-Wettbewerb. Da hatten wir einfach überlegt, dass wir genremäßig halt mal ganz konträr uns was aussuchen. Und Kinderhörspiele sind ja, glaube ich, generell bei uns im Hörspielprojekt untervertreten. Das Tolle ist auch bei dem Kurzskriptwettbewerb mit 15 Minuten maximale Länge, können sich auch Neulinge als Autoren probieren und haben dann vielleicht Lust, mal was Großes zu schreiben. Das heißt, man kann sich mal versuchen und fördert vielleicht dadurch dann auch den Nachwuchs, in Anführungsstrichen. Und es geht ja nachher auch weiter mit den Cuttern. Also es gibt viele, bei dem Krimi-Wettbewerb letztes Jahr hatten wir viele Erstcutter, die natürlich bei einem kurzen, knackigen Hörspiel erstmal sich wesentlich besser ausprobieren können als beim Großprojekt. Ne? Und das ist einfach ein tolles Übungsfeld für Autoren, Cutter. Und das ist immer die Hauptintention. Wer saß denn alles in der Jury? Wir waren zu dritt. Sven Matthias, ich und Dennis. Nach was für Bewertungskriterien habt ihr denn jetzt entschieden, wer gewinnt? Ich glaube, ganz unterschiedliche. Also da kommen natürlich ganz subjektive Maßstäbe zutage. Ich persönlich als gelernter Erzieher habe natürlich den Blick des Kindes mit im Hinterkopf. Also was ist eine kindgerechte Geschichte? Was ist verständlich? Oder was hat Themen, die Kinder vor allen Dingen interessieren oder bewegen? Das sind so mit die Gedanken, die ich hatte. Es war auch relativ leicht. Wir hatten alle drei unabhängig gelesen und unsere, ich sag mal, Top 5 waren relativ identisch am Ende. Sei es von Sven, von Wolfram oder von mir. Das hat sich gut gedeckt und dann war es dann am Ende auch relativ leicht, dann den Sieger zu bestimmen. auch wenn viele tolle Skripte eingereicht wurden. Noch andere Kriterien wie Story, Flow oder... Natürlich auch, also die üblichen, wie ist der Sprachstil oder der Aufbau von Dramaturgie, wenn man so will, also Konflikte oder so, die auftauchen. Also das fließt sicherlich auch mit ein, so wie auch beim normalen Lesen eines Skripts. Worauf wir nicht geachtet haben, bewusst nicht, ist die Skriptformatierung. Ja. Das heißt, wie das Skript aufgebaut ist, das können auch gerade die Neulinge vielleicht noch nicht genau wissen. Das haben wir dann aus der Wertung vorgelassen. Okay. Wie werden denn diese Wettbewerbe finanziert? Durch Spenden. Und Sponsoren. Und also Sponsoren. Es gab zu gewinnen Hörbücher, Hörspielpakete, ein Zoom H1. Und die wurden uns gesponsert und das ist natürlich toll, wenn man uns dann unterstützt. Die Hörspiele kommen von Europa und das Zoom H1 kommt von Thomann. Und gab es bei der Durchführung dieses Wettbewerbs für euch irgendwelche Überraschungen, irgendwas Besonderes, womit ihr nicht gerechnet habt? Ja, und zwar, es wurden ein paar Skripte eingereicht, die eigentlich nicht für Kinder geeignet waren, bis hin zum Ork- und Oger-Abschlachten. Wortwörtlich. Da haben wir dann gedacht, da ist ja eigentlich etwas das Thema verfehlt. Und die konnten wir dann natürlich auch nicht mit in die Wertung reinnehmen. Okay. Es sei denn, man zählt 16-Jährige als Kinder. Was für Wettbewerbe habt ihr für die Zukunft geplant? Also ich glaube, das ist eine Sache, die man fast jedes Jahr wiederholen kann. Und genremäßig haben wir jetzt da noch nichts Konkretes, aber es wird dann sicherlich wieder was ganz anderes werden als das Kinderskript. Aber ich denke, das ist eine Sache, die man fast jedes Jahr wiederholen kann. Okay. Da freuen wir uns auf dem Forum auch immer, wenn jemand eine tolle Idee hat, was man als nächstes machen kann. Ich habe zum Beispiel persönlich Mystery im Kopf. Mystery kann man gut auf 15 Seiten bringen. Wäre vielleicht auch eine Idee, aber vielleicht kommen noch ein paar andere Vorschläge von der Community. Also, liebe Community, von euch bitte Vorschläge einreichen. Beim Podcast-Team, bei den Administratoren, wo auch immer ihr wollt. Ich bedanke mich bei euch. Das war Nils für den Podcast Folge 2 vom Dürerhof. Vielen Dank. Hallo, ich bin Kolibri mit einem kleinen Tipp für Spielfreunde. Wir beim Hörspielprojekt machen nämlich nicht nur Hörspiele, sondern wir haben auch eine Spielhölle. Dort findet demnächst das vierte Pac-Man-Turnier statt. 16 User kämpfen um den Titel des Pac-Man-Champion und versuchen mir, den Titel abzuluxen. Falls ihr Lust habt mitzumachen, 8 Plätze sind auch frei. Alle Infos zum Turnier sowie ein Pac-Man-Video-Tutorial verlinken wir euch bei den Infos zu dieser Folge unter hörspielprojekt.de. Ich hoffe, wir sehen uns beim Turnier. Liebe Grüße, Kolibri. Hör mal rein. Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Rubrik Hör mal rein. Hier wollen wir euch keine vollständigen Hörspielrezensionen geben, sondern mehr so kleine Tipps, wo es sich unserer Meinung nach lohnt, mal hineinzuhören. Ich habe heute 3 Kurzhörspiele ausgewählt, die alle, sagen wir mal, einen philosophischen Anspruch haben. Das erste freie Hörspiel, was ich vorstellen möchte, ist Eva und der Duft der Blumen von Frank Beno. Worum geht es nun? Lilith macht Schwierigkeiten. Lilith? Ja, unsere neue Errungenschaft. Wenn ich schon jemandem mein Aussehen gebe, dann erwarte ich auch entsprechendes Verhalten. Versteht ihr das nicht? Wenn's nicht anders geht, dann mache ich eben alles neu. Was? Was machst du neu? Das Wetter? Quatsch. Sie, Lilith mache ich neu. Lilith? Ganz neu? In dem Hörspiel wird der Schöpfungsakt Gottes in Bezug auf Adam und Eva mit einem Augenzwinkern neu erzählt. Das Ganze ist als Farce angelegt und kommt auch sehr spaßig herüber. Das liegt vor allen Dingen auch an der tollen Musikuntermalung von Tim Gößler, der auch gleichzeitig den Cut übernommen hat. Dadurch entsteht eine gewitzte Leichtigkeit, der man als Hörer gerne folgt. Fazit: ein sehr schönes Hörspiel für Atheisten und Gläubige. So, das zweite Kurzhörspiel, was ich euch empfehlen möchte, wo ihr mal reinhören solltet, ist Gefühlsecht. Nach einer Geschichte von Frederik Brake. Das Hörspiel an sich findet ihr im Bereich Science Fiction, aber es ist schon eines der älteren Hörspielprojekt-Hörspiele, nämlich von 2009. Hierbei geht es nicht um Präservative, wie man vielleicht denken könnte, sondern eher um... Der Arzt blickt ihn über seine Brille hinweg an. Sie glauben, Gefühle seien etwas Schönes, etwas, das Genuss bereitet. Gefühle sind eine Last. Bisweilen sind sie eine Qual. Das werden Sie auch noch feststellen. Stellt euch eine Zukunft vor, in der Gefühle abgeschafft sind. Schlimmer noch, Gefühle sind sogar eine Form der Bestrafung in dieser Dystopie. In dem Hörspiel lebt Albert Hein in solch einer Welt. Und er bekommt folgende Bestrafung, nämlich Gefühle. Auch wenn das Hörspiel nicht unbedingt mit heutigen Produktionen des Hörspielprojekts auf technischer Ebene mithalten kann, ist es ein sehr feines Stück zum Hören. Da in dem Hörspiel etwas für uns Alltägliches, etwas Normales, nämlich unsere Gefühle hinterfragt werden in Bezug auf ihre Bedeutung für das Menschsein. Fazit: Hört euch die Geschichte des schuldigen Albert Hein an. Für schuldig, für schuldig, für schuldig, für schuldig, für schuldig, für schuldig. So, und der dritte und letzte Hör-mal-rein-Tipp ist Das Mädchen aus Zellstoff und Tinte. Mit dem Untertitel Eine böse Geschichte. Das ist es auch wirklich. Es ist im Bereich Horror, Mystery zu finden. Es ist ein relativ neues Hörspiel noch. Es ist aus diesem Jahr. Und es wurde von Holger Becker geschrieben. Worum geht es hierbei? Wie ist eigentlich der momentane Zustand von Herrn Deroth? Er bessert sich. Seit Deroth einen Weg gefunden hat, seine Angst mit kreativen Mitteln zu bekämpfen, ist er auf dem Weg der Heilung. Was genau ist denn seine Angst? Er lebt in dem Wahn, dass die Figuren aus seinen Büchern lebendig werden und ihn umbringen wollen. Aha. Er sagt, nachts, wenn er sich zum Schlafen ins Bett legt, treten sie lautlos in den Raum und stellen sich an sein Bett und sprechen zu ihm, flüstern und raunen. Alle, die er erfunden hat. Die Geschichte ist ein Albtraum für Autoren. Sie spielt mit verschiedenen Realitätsebenen und man weiß nicht so richtig, was ist jetzt Einbildung, Fiktion und was ist Realität. Wie Karl Deroth mit seinen geschriebenen und real gewordenen Dämonen umgeht, was jetzt Einbildung ist und was Realität, das solltet ihr euch mal selber anhören. Das Mädchen aus Zellstoff und Tinte ist eine gruselige Geschichte, abseits vom Vampir- und Werwolf-Mainstream. Fazit: Wer Mystery und Kafka mag, sollte sich diese Geschichte anhören. Sophie kam sehr spät nach Haus. Alle Lichter waren schon aus. Als sie in den Flur trat, dann lag dort tot der Tintenmann. So, das waren die Hör-mal-rein-Tipps für heute. Ihr findet alle drei Hörspiele im Bereich Downloads auf www.hörspielprojekt.de. Ja, und wie ihr ja wisst, würden sich die Hörspielmacher auch sehr über ein kleines Feedback im Forum oder im YouTube-Channel freuen. Das war's. Ciao! Alle Links zu den Hörspielen findet ihr übrigens auf unserer Website www.hörspielprojekt.de. Wie vorhin schon erwähnt, Hörspielprojekt mit O und E, nicht mit Ö schreiben, ne? Vielleicht wollt ihr ja auch mal gerne mitmachen bei einem Hörspiel, habt es noch nicht gemacht, hört jetzt vielleicht zufällig diesen Podcast hier über iTunes oder wo auch immer. Ihr könnt natürlich auch mitmachen, ob als Autor, als Sprecher, Musiker oder als Tonmensch, Sounddesigner. Ja. Jeder darf im Prinzip mitmachen. Die Tore stehen offen und wenn ihr da mitmachen wollt, dann müsst ihr euch einfach anmelden bei uns im Forum, wo die ganzen Hörspiele entstehen und zwar auf www.hör-talk.de. Da gibt es das Forum zum Hörspielprojekt. Da kann man sich einfach anmelden, sich vorstellen als Sprecher, als Autor. Und da findet man viele nette Menschen, die einem da auch weiterhelfen, wenn man am Anfang noch nicht so genau weiß, was man da alles machen kann. Wir haben jetzt vorhin über den Skriptwettbewerb letztes Jahr gesprochen und wir haben momentan auch aktuelle Wettbewerber auf hörtalk.de. Gerade jetzt zum Beispiel läuft der Crazy Five-Wettbewerb. Da können verrückte Kurzhörspiele eingereicht werden, die bis zu 5 Minuten dauern dürfen. Und dann gibt's noch den Wettbewerb von Franjo, den haben wir ja eben in dem Beitrag schon mal gehört. Der arbeitet an einem neuen Hörspiel, Centralia heißt das. Mhm. Und dafür werden kurze Radioschnipsel gesucht. Was genau das ist, erfahrt ihr, wenn ihr die entsprechenden Infos euch anguckt auf hör-talk.de. Ja. Da findet ihr oben diese 2 Banner zu den aktuellen Wettbewerben und da wird euch geholfen. Ja, was haben wir, alle Themen haben wir jetzt eigentlich durch? Was haben wir noch was, Andi, hier? Ja, noch nicht ganz. Wir haben immer noch den zweiten Teil von unserem Hessen-Beitrag. Genau, ihr seid sicherlich schon neugierig, was wir noch alles in Hessen erlebt haben. Hier hören wir noch einmal, wie das Hörtalk-Wochenende zu Ende geht. Live dabei. Und weiter geht's mit unserem Erlebnisbericht vom internationalen Hörtalk-Wochenende 2011. Während also die einen im Synchro-Workshop bei Launemax von Hollywood träumten, waren die anderen bei den nicht weniger aufregenden Parallelveranstaltungen unterwegs. Da war zum Beispiel jene zum Thema Dialog, Regie und Tonschnitt. Marc Schülert und Jan Pueskes, ebenfalls alteingesessene Hörtalkler, gaben gemeinsam interessante Einblicke für all jene, die sich mit dem Schneiden von Hörspielen sowie dem Einfangen von Atmos beschäftigen oder in die Materie einfach mal reinschnuppern wollen. Wir haben ein kleines Skript geschrieben, das nennt sich einfach nur zwei Freunde, das ist eigentlich völlig unbeschwert. Und, ja, also das hat Jan geschrieben. Lüg mich nie wieder an. Das beleidigt meine Intelligenz und macht mich sehr böse. Ich habe dir noch gar nichts erzählt. Woher stammt das? Woher stammt was? Na, das Zitat. Das Programm ist Sample210 SE. Ist eine Software, eine von vielen Software, mit denen man sowas machen kann. Das ist ein DAW, das ist eine digitale Audio Workstation. Man kann sich das so vorstellen wie im Tonstudio, wo man halt viele, viele Drehchen hat, viele Knöpfe und so weiter. Und irgendwo eine Sprecherkabine spricht einer was ein und einer dreht dann an den Dingern. Ja, und im Prinzip sieht auch jede Software so aus. Also, ne, diese Spurendarstellung untereinander, dass die akustischen Signale auch so dargestellt werden. Das heißt, du hast dann damit also auch die Möglichkeit, mit den Tools, die dann dabei sind, ganz genau die Sachen aufzutrennen, auseinanderzuziehen, zusammenzuschieben und so weiter. Wo spielt denn die Szene? Das ist sogar mal kurz erwähnt worden, aber im Café, genau. So, das heißt, wenn man jetzt den Dialog schon beendet hat, fängt man natürlich erstmal an, die Geräuschkulisse aufzubauen. Aufnahme läuft. So, jetzt hatten wir ja noch ein paar Filmzitate drin. Aufnahme läuft. Also gute Lautsprecher sind, glaube ich, immer zu bevorzugen. Also ich mache es immer so, ich benutze gute Nahfeldlautsprecher, scheiß PC-Lautsprecher und meine Autolautsprecher, weil viel wird ja auch im Auto gehört und natürlich dann auch Kopfhörer. Also vier völlig verschiedene Systeme. Und wenn es überall gleich ausgewogen klingt, bin ich der Meinung, es ist okay. Wenig später lockte Administratorin Marie die Wochenendler an, ihr bei einem Vortrag über Marketingmöglichkeiten zu lauschen, die sich für die freie Hörspielszene eignen und auskosten lassen. Der Bekanntheitsgrad kann auch für kostenlose Produkte in die Höhe geschnellt werden, nicht zuletzt durch kreativen und kompetenten Umgang mit den Vernetzungswelten des Web 2.0. Das heißt zwar Marketing, aber ich habe mich speziell auf Social Media Marketing konzentriert, weil wir in dem Fall nur kostenlose Hörspiele anbieten, das heißt, wir haben kein Werbebudget. Social Media Marketing ist, ich sag mal, die effektivste Möglichkeit, etwas zu vermarkten ohne irgendwelches Budget. Und dann möchte ich euch soziale Netzwerke vorstellen. Ich habe einfach mal hörtalk.de mit eingereiht. Natürlich auf Twitter und YouTube und vor allem konzentriert habe ich mich auf Facebook. Es ist halt wichtig, dass man immer wieder in kleinen Abständen die Leute bei der Stange hält sozusagen. Dass sie immer merken, okay, die Produktion geht voran. Sie bleiben dabei, sie kriegen immer wieder was. Sie schauen auf die Fanpage oder bei Twitter rein und schauen, was es für neue Infos gibt, weil da kommt immer was. Und das ist spannend und interessant, weil sie so direkt an der Produktion teilnehmen. Wenn ich aktiv, dann aber in dem Fall passiv. Begeisterung ist sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, nur, wo man selber hintersteht, was man selber total toll findet, wenn man sein eigenes Produkt, wenn man dafür lebt, dann kann man das auch wirklich authentisch rüberbringen und die Leute auch dafür begeistern. Pat, ein blinder User des Hörtalk-Forums, zeigt ja anschaulich und vor allem anhörlich, wie man im Internet surft und auch unser Forum besucht, wenn man nichts sehen kann. Dies ist mithilfe einer superschnellen Vorlesesoftware möglich, eines sogenannten Screenreaders. Und so manch einer, inklusive mir, bekam dann einen ziemlichen Knoten im Ohr bei dem Tempo, in dem sich Pat eine Website vorlesen lässt. Ich fange jetzt von oben an und dann geht's richtig los. Viel Spaß! Am Abend war das Programm vorbei und dann hieß es, alle an den Grill. Während Ansüß den Grillmeister spielte und aufpasste, dass jedes Mitglied optimal mit brutzelnden Köstlichkeiten versorgt wurde, sammelten sich viele Teilnehmer nebenan am Lagerfeuer. Schnell war es dunkel und die Stimmung entsprechend kuschelig. Einige User hatten sich Geschichten ausgesucht und mitgebracht, die sie nun am Lagerfeuer zum Besten gaben. Hier hört ihr einen Ausschnitt aus Ohrenblickers Reisebericht aus Australien. Okay, geht weiter. Ja, erst lockt er uns in sein Haus. Ich habe ein bisschen zurückgespult. Dann füttert er uns. Und dann... Ach, alles Quatsch. Brett war ein Pfundskerl, von dem man selbst am Ende der Welt im Dunkeln keine Angst zu haben brauchte. An seinen Beruf erinnerte nur ein Kalender, der von innen an seiner WC-Tür hing und eine Fleischbeschau der besonderen Art zeigte. Mehrere barbusige Frauen grinsten den Betrachter lasziv an. Darunter prangte die fettgedruckte Adresse der Fleischerei. Brett fragte, ob wir nicht Lust hätten, ein Dorffest im Nachbarort zu besuchen, auf dem ein paar Bands spielten. Klar hatten wir Lust. Nachdem ich im Angesicht der prallbrüstigen Zeugnisse australischen Macho-Humors meine Blase entleert hatte, brachen wir zum besagten Nachbarort auf, der, wie sich herausstellte, Arno Bay hieß und an der nur lächerliche 100 Kilometer entfernten Küste lag. Das ist für einen Australier auch abends um 11 keine Entfernung und schon gar nicht für Bleifuß Brad. Er interpretierte das südaustralische Tempolimit von 110 Kilometer pro Stunde sehr großzügig. Wir waren niemals nachts gefahren, denn nach Anbruch der Dunkelheit war immer allerhand Beutelgetier unterwegs, um sich von vorbeirasen. Als spät am Abend das letzte Feuerholz in Rauch aufgegangen war, kehrte die ganze Meute wieder in den Dürerhof ein, um gemeinsam in einem der Aufenthaltsräume die Premiere des Hörspiels von Jelen Preskes zu feiern. Hund, Katze, Maus. Gemütlich saß man beisammen und lauschte nicht nur diesem brandneuen Hörspiel, sondern auch einem Gruselklassiker von Heinrich Heine, den Vern Wilke fertig eingesprochen mitgebracht hatte. Der Rest des Abends lief wieder reichlich musikalisch und diskussionsfreudig ab. Bis in die frühen Morgenstunden hinein wurde gefeiert und gelacht, als ob niemand diese Nacht zu Ende gehen lassen wollte. Die richtig Hartgesottenen haben sich dann um 5 Uhr morgens langsam auf den Weg ins Bett gemacht. Wir fragten einige Hörtalkler, was für sie persönlich der Höhepunkt des Hörtalk-Wochenendes war. Das Highlight, mit Wolfram auf der Bank zu sitzen und über ein Hörspiel zu schwätzen halt irgendwie. Die Gespräche, also das kann ich jetzt auch nicht an einzelnen, die Workshops waren sehr interessant, die Gespräche, ich fand das Mörderspiel auch total toll. Einfach die Leute zu treffen, die ich sonst nur in den Hörspielen höre, jetzt so zusammen zu sein in einer Community, nicht nur übers Netz jetzt, sondern sich einfach zu unterhalten. Das ist wirklich was, das ist mein persönliches Highlight. Sowieso das Highlight vielleicht war es Sonja. Das ist überhaupt, sonst ohne Sonja wäre es wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, weil sie hat sich da vorne reingehangen und das ist echt krass, was sie da, dass sie das alles organisiert hat und auf ihre eigene Cup genommen hat und Geld ausgelegt hat und alles. Das war ziemlich gut. Ich bin noch zur letzten Hälfte in Pets Workshop, Blinde am Computer, reingegangen. Das hat mich ziemlich beeindruckt. Bester am Hörtalk-Wochenende ist eigentlich das gemeinsame Essen. Das ist witzig, weil man sitzt da zusammen, dann ruft einer über den Tisch, reichst du mir die Margarine oder reichst du mir den Käse oder wie auch immer. Und dann gibt es immer einen Kommentar oder man unterhält sich mit den Leuten, die neben einen sitzen und dann muss man dann doch das heiße Wasser für den Tee, das irgendwie am Ende des Tisches ist, weil gerade die so am Diskutieren sind, dich nicht hören, musst du dann hingehen, aber dann bleibst du eine Weile da stehen und unterhältst dich mit denen, klingst dich in das Gespräch ein und läufst dann nach einiger Zeit halt wieder zurück und dann, einige gehen halt auf die, sind in den Workshops, aber es gibt immer ein paar Leute, die dann halt gerade eine Pause machen oder sowas und die trifft man dann kurz auf den Gang oder trifft man dann dort, essen vielleicht noch eine Kleinigkeit und natürlich am Abend wird dann halt zusammen gefeiert und das muss ich sagen, das war auch großartig, diese Jam-Session, die es plötzlich gab, die Leute, die alle Musik gemacht haben, die zusammen gesungen haben und so. Also es ist einfach, die Stimmung ist super und allen, die jetzt zu Hause geblieben sind, kann ich nur empfehlen, auch wenn wir das nächste Mal dann 200 Leute werden, ihr müsst unbedingt kommen. Am nächsten Morgen wurde nach dem letzten gemeinsamen Frühstück der Mörder des Mörderspiels aufgedeckt, was aber eigentlich sinnlos war. Admin Elfe Marie hat die ganze Arbeit geleistet und die letzten beiden Überlebenden noch kurz vor dem Frühstück ermordet. Ja, und somit wusste dann auch jeder, wer die Übeltäterin war. Aber wie heißt so schön, dabei sein ist ja alles. Der Organisatorin Angels Nature wurde ausgiebig gedankt, wie auch anderen Beteiligten, während Launemax auf dem Dachboden des Dürerhofs wegen der großen Nachfrage noch einmal allen interessierten Leuten die Gelegenheit bot, sich am Synchronisieren auszuprobieren. Nach einer Weile ging dann das große Packen los und schon bald mussten auch die Ersten losfahren. Der Abschied verlief herzlich und man versprach sich, das haben wir garantiert nicht zum letzten Mal gemacht. Während man sich urplötzlich und viel zu früh auf dem Nachhauseweg wiederfand, überkam so manchen bereits die Wehmut und der Wunsch, das Ganze zu wiederholen. Denn eins war klar, das internationale Hörtalk-Wochenende war ein großer Erfolg und ein riesengroßer Spaß. Freundschaften wurden geschlossen, gefestigt und das schöne Gefühl, gemeinsam dieses Projekt zu gestalten und zu genießen, verband sogar den rauesten Tiger mit der zahmsten Maus. Ja, da bleibt bei so einem genialen Wochenende nur eine Frage offen. Ist das wirklich passiert oder war das alles nur ein Traum? Um 2 Uhr in der Nacht bin ich aufgewacht und dachte mir, war das ein schöner Traum. Auch schien er sehr real, es war phänomenal, nur war er viel zu kurz, man glaubt es kaum. Ich träumte von einem großen Haus mit sehr verzweigten Gängen, von vielen Menschen, die das Haus bewohnen, von Hörspielen, Musik und schaurig schön schrägen Gesängen, von Gute-Nacht-Geschichten, die die Nerven nicht sehr schonen. Lucifer, ich hätte es mir denken können. Doch wo war dieser Ort? Gibt es dafür ein Wort? Wo ist das Haus, in dem all dies geschah? Irgendwo in diesem Land, wo man sich zusammenfand, da wurden viele kleine Wunder wahr. Ein Zauberer kommt nie zu spät. Es war eine Begegnung voll geballter Fröhlichkeit. Es wurden neue Freundschaften geschlossen. Es war wie ein Rausch, denn viel zu schnell verging die Zeit. Doch trotzdem haben alle es genossen. Allmächtige, das sind ja Zombies. Es war ein Essen. Ich habe es nicht vergessen. Irgendwo in Hessen, wo wir uns getroffen. Es war in Hessen, da haben wir gegessen, stundenlang zusammen gesessen, gefeiert und gesoffen. Saufen? Oh, ich bin dabei. Ihr habt keine Erlaubnis, hier an Bord zu sein, Freundchen. Tut mir leid, das ist nur so ein schnuckeliges Boot. Schiff. Wir lernten Audioschnitt, erfuhren, wie man mit den Ohren eine Website lesen kann. Es gab Improvisation, Filmsynchronisation, Autoren-Workshops, Hörspiel-Marketing. Hörspielprojekt.de. Man lernte miteinander, voneinander mit Elan, fand gegenseitige Gemeinsamkeiten. Und irgendwie war mir, als hörte ich so dann und wann schnuckelige Instrumente mit 4 Saiten. Wir blieben lange wach. Es gab weder Streit noch Krach und alles hat ganz super funktioniert. Das Programm war straff geplant, trotzdem lief es sehr entspannt, denn man hatte es perfekt organisiert. 2 Würstchen und 3 Steaks. Da gab's ne gute Fee, die regelte alles famos und wirkt dabei so herrlich unverdrossen. Richtig einhauen. Sie plante, rechnete, organisierte reibungslos und alle hatten sie ins Herz geschlossen. Dann kaufen vielleicht so mehrere 10er-Packungen Würstchen noch dazu, ja. Dann ist deine mit dabei. Es war ein Essen, ich habe es nicht vergessen. Irgendwo in Essen, wo wir uns getroffen. Es war ein Essen, da haben wir gegessen, stundenlang zusammen gesessen, gefeiert und gesoffen. Es war in Hessen, ich habe es nicht vergessen, irgendwo in Hessen, wo wir uns getroffen. Es war in Hessen, da haben wir gegessen, stundenlang zusammen gesessen, gefeiert und gesoffen. Thank you. Dieser Traum war wunderschön, wie gern würd ich sie wiedersehen. All die lieben Menschen, die ich darin sah. Leider war's wohl nicht real, doch wünsch ich mir manchmal, dass alles würde irgendwann mal wahr. Jens! Jens! Jens, wach auf! Hallo! Du kannst doch hier nicht schlafen. Wir moderieren hier. Ich habe gerade was ganz Schönes geträumt, du. Ah, und was? Naja, von so einem netten Wochenende, was ich hatte. Wir hatten ganz viel Spaß und so, aber... Ja, ich habe auch gerade was Traumhaftes erlebt, und zwar deinen produzierten Song zu Hessen. Den finde ich spitze. Den kann man übrigens auch runterladen in unserem Forum. Ach ja, genau, den Song, den ich tatsächlich einen Tag nach diesem Wochenende geschrieben habe, weil ich dann nachts tatsächlich aufgewacht bin und nicht mehr einschlafen konnte. Den Link findet ihr auch auf hörspielprojekt.de, wo es die Infos zu dieser Podcast-Folge gibt. Da findet ihr auch weitere Links zum Hörtalk-Wochenende, wenn ihr euch im Forum registriert. Da gibt es einige Audiosachen, da gibt es die Fotos. Ja, und es gibt noch was ganz anderes Tolles. Das Hörtalk-Wochenende für 2012 ist nämlich schon in Planung. Nämlich vom 13.09. bis zum 16.09.2012. Da gibt es wieder die Möglichkeit für alle die, die es vielleicht im letzten Jahr nicht geschafft haben, da hinzukommen. Oder auch für die, die letztes Jahr da waren und es so toll fanden, dass sie wiederkommen wollen, wie wir beide wahrscheinlich. Ne? Du musst auch wieder da sein. Also. Da kann man sich auch wieder auf Workshops freuen, wie Impro-Theater wurde bereits angekündigt und Filmsynchronisation auch. Genau. Also. Wer mal einen Hollywood-Star sprechen möchte, der hat da die Möglichkeit, der Laune Max macht das ganz klasse. Ja. Da kann man sich jetzt bereits schon anmelden. Kann man auch seine Freunde oder Bekannte oder Verwandte mitnehmen, ist kein Problem. Ja. Man sollte sich im Hörspielforum vielleicht in, ja. Man sollte sich da zumindest mal vorgestellt haben. Ja, und sonst anmelden, wir haben da nicht registrieren. Irgendwie Aufnahmeprüfungen oder so. Also jeder kann mitkommen, genauso wie jeder beim Hörspielprojekt mitmachen kann, der sich für Hörspiele interessiert. Anmeldeschluss für das zweite Hörtalk-Wochenende ist im August. Es ist also noch ein bisschen Zeit. Wie man sich anmeldet und was der Spaß kostet, das erfahrt ihr im Forum. Und alle Links zum Podcast findet ihr auf hörspielprojekt.de. Jetzt sind wir am Ende angekommen. Ja. Viel Stoff heute gehabt, viel Hessen-Nostalgie. Oh, und klasse. Wir können es ja kaum abwarten, dass wir wieder nach Hessen fahren zum zweiten Wochenende. Aber das sind noch ein paar Monate. Die müssen wir irgendwie rumkriegen mit tollen Hörspielen. Besucht uns auf hörspielprojekt.de oder im Forum auf hör-talk.de. Ladet euch dort kostenlos die ganzen tollen Hörspiele runter oder macht einfach mal mit. Und hört euch auch gern den ersten Podcast an, den wir produziert haben. Der ist auch hörenswert, immer noch. In der Redaktion waren neben uns beiden Hübschen waren der Nils, das ist der Beipackzettel auch im Forum. Ja, und Mr. Kubi. Die reizende Stimme in unserem Hessen-Feature, das war die Dagmar. Und die Moderation übernahmen wir beide. Und das ist einmal der Jens Ohrenblicker. Und der Andi. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ein bisschen Spaß gemacht und euch gut unterhalten und informiert. Wir lesen uns im Forum und wir hören uns in unseren Hörspielen. Ja, und wir sagen bis dahin bis bald und macht's gut. Ciao. Tschüss. Hörspielprojekt.de Podcast. Guten Tag, Sie sind verbunden mit dem Internet. Was kann ich für Sie tun? Hallo, hier ist Hans, der einsamste Hörspielmacher der Welt. Könnten Sie mich mit dem Hörspielprojekt verbinden? Ich suche Mitstreiter, Zuhörer und Freunde. Einen Moment bitte, ich stelle Sie durch. Ich habe etwas Neues Community für Hörspielmacher.